Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 32 mit The Everly Brothers, Buck Trent, Fatso Theus, The Flares featuring Cornel Gunter, Shirley Gunter, Archie Chapp, Charlie Parker, Atahualpa Yupanqui, Red Folkert, Muddy Waters, Sam Lawhorn, Pee-wee Madison, Buddy Green und Ray Charles. Someone new. She sure looked happy, and I'm so blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye, love. Bye-bye, happiness. Hello, loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with accounting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye, love. Bye-bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm a gone. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love. Modern Sounds in Country Music von Ray Charles, aufgenommen im Februar 1962 mit der Hitsingle I Can't Stop Loving You. Wir hörten aber das Eröffnungslied des Albums, nämlich Bye Bye Love. Danach hörten wir die Everly Brothers mit dem Original aus dem Jahre 1957. Die Everly Brothers spielten ihre Gitarren wie folgt. Eine in Standardstimmung und der andere Bruder spielte in einer offenen Stimmung. Ray Charles machte aus den Everly Brothers Titel natürlich ein eigenes, komplettes, neues Ding. 1960 wechselte er von Atlantic Records zu ABC Paramount. Das war eine größere Plattenfirma. Das bedeutete mehr Geld, höhere Plattenauflagen, einen besseren Vertrieb und so auch mehr Hits. Aber Ray Charles liebte, ähnlich wie später Stevie Wonder, auch immer seine Unabhängigkeit und hatte schon Anfang der 60er Jahre sein eigenes Plattenlabel Tangerine Records gegründet, bei dem er auch seit 1966 dann selbst veröffentlichte. Noch im gleichen Jahr, 1962, veröffentlichte Ray Charles ein Nachfolgealbum, nämlich Modern Sounds in Country Music Volume 2. Auch dieses Album war ein kommerzieller Erfolg. Wir bleiben noch etwas in der Country Music, aber jetzt kommt ein Instrumentaltitel von Buck Trent, dem Banjo-Spieler, dessen Banjo wie eine E-Gitarre klingt, Bucking the Five aus dem Jahre 1966. Die nächsten vier Titel sind auf ihre eigene Weise mit der Doo-Wop-Gruppe The Flares verbunden. Im ersten Titel, Drive-In Rock'n'Roll, fungiert die Gruppe als Background-Sänger für den Saxophonisten Fetso Theus, der sich 1956 mit diesem Titel als Sänger ausprobierte. 14 Jahre später hören wir dann Fetso Theus in seinem angestammten Genre Jazz und als Instrumentalist auf Stoneflower von 1970. Eine sehr prominente Besetzung war dabei: Grant Green an der Gitarre, Chuck Rainey am E-Bass und an den Drums Idris Muhammad. Nachdem wir die Flairs als reine Backup-Sänger hörten, folgt eine reguläre Single aus dem Jahre 1955. Als Leadsänger hören wir Cornel Gunter, der später zu den Coasters wechselte, dort aber als zweiter Tenor im Schatten von Billy Guy, Carl Gardner oder auch dem Basssänger Willie Dubso Jones sein Werk vollrichtete. Hold Me, Thrill Me, Chill Me aus dem Jahr 1955, Cornel Gunter mit The Flairs. Es folgt darauf Shirley Gunter, die Schwester von oder eine Schwester von Cornel Gunter, Stuck Up aus dem Jahr 1965, leicht Motown angehaucht, erschien auf dem Schallplattenlabel von Ray Charles, Tangerine Records. I jumped into my crate 'cause I didn't have a day, so roll, roll, roll. Roar, roar, roar. I got thirsty by, and a driver called my eye, said ho, ho, ho. Ho, ho, ho. I was dancing in the rear, crazy music filled my ears, so go, go, go. Go, go, go, drive in rock and roll. If you're young, if you're old, drive in rock and roll. Rock and roll. Drive in rock and roll. If it's hot or if it's cold, drive in rock and roll. Rock and roll. Drive in rock and roll. Have a Coke and chill a bowl. Drive in rock and roll. Saw a cutie sipping pop, as a wooshy like a bop. Said, well, well, well. Well, well, well. We danced and we swooned underneath the crazy moon. And I fell, fell, fell. Bell, bell, bell. Just found the one for me. I'm as happy as can be. You rang a bell, bell, bell. Bell, bell, bell. Drive in rock and roll. If you're young or if you're old, drive in rock and roll. Rock and roll. Drive in rock and roll. If it's hot or if it's cold, drive in rock and roll. Rock and roll. Drive in rock and roll. Have a Coke and chill a bowl. Drive in, drive in, drive in. If the blues is hanging around and your tears are falling down, don't you cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Well, there's a place I know where the lights all aglow. Chicken fried, fried, fried. Fried, fried, fried. Just turn on your motor, come on down and get a soda. Take a ride, ride, ride. Ride, ride, ride, drive in rock and roll. If you're young or if you're old, drive in rock and roll. Rock and roll. Drive in rock and roll. If it's hot or if it's cold, drive in rock and roll. Drive in rock and roll. Have a Coke and chill a bowl. Drive in, drive in, drive in, drive in, drive in rock and roll. Thank you. Hold me, honey, won't you hold me? Tell me that you love me far more and ever more. Tell me that you love me for more and ever more. Just thrill me, whoa, darling, and chill me. Oh, my darling, thrill me, and chill me evermore. Your love has grown cold for me, and all I can do is say, baby. Your love's the thing that I crave. Oh, oh, oh, just thrill me, whoa, oh, oh, darling, and kill me. Oh, my darling, thrill me, and chill me evermore. bevor wir den Altsaxophonisten Charlie Parker zusammen mit Al Haig am Piano, Percy Heath am Bass und Max Roach seinen Titel Confirmation spielen hören. Das war 1953. Hören wir den gleichen Titel, allerdings in einer Duo-Version. Archie Shepp am Tenorsaxophon und Nils Henning Ørsted Petersen am Kontrabass. Mm-hmm. Zwei unterschiedlichen Saxophonisten hören wir drei sehr unterschiedliche Gitarristen. Zuerst Howard Alden, der von Bassisten Jack Lesberg begleitet wird. Dancers in Love aus dem Jahr 1985 vom Album No Amps Allowed, also eine rein akustische Nummer. Danach Atahualpa Yupanqui, natürlich auch komplett akustisch. Samba del Grillo aus dem Jahr 1945. Was das heißt, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Und das Trio vervollständigt Red Folkert, Ex-Gitarrist von Merle Haggard, mit seiner Eigenkomposition Send It Back. Thank you. 1972 nahm Muddy Waters den alten Memphis Mini Blues Can't Get No Grinding, What's the Matter with the Mill auf. An den Gitarren bei dieser Aufnahme hören wir zwei Gitarristen, die seit 1965 in der Muddy Waters Band Mitglieder waren. Sammy Lawhorn, den wir danach mit dem Junior Walker Instrumental Hotcha von 1980 hören werden, die einzige Soloplatte Lawhorns, aufgenommen während einer Europa-Tournee mit Roosevelt Shaw am Schlagzeug, Nick Charles am Bass und an der anderen Gitarre Johnny Dollar. Ich habe mal einen Instrumentaltitel ausgewählt, weil Lawhorn eher ein Gitarrist als Sänger war und den Muddy Waters als seinen besten generell bezeichnete. Leider hat Pee-wee Madison nie irgendeine Soloaufnahme gemacht. Dabei hat der Linkshänder wirklich Potenzial als Sänger, wie man auf dieser Amateur-Live-Aufnahme von 1972 erahnen kann. Diese Aufnahme entstand während der 1972er Muddy Waters-Tournee und zeigen Madison als Sänger, der das Metier Chicago Blues sehr gut beherrschte. Wir hören Pee-wee Madison als Sänger zusammen mit dem Gitarristen Samuel Lawhorn den Eröffnungsset spielen Big Legged Woman 1972. Thank you. Thank you. the vine goes around the stalk. I love you, darling. You're my sugar love, 'cause you're a big leg woman with a short, short miniskirt. Yes, come up me, darling. You never make me feel like this. I love you once, and I love you twice. We go together like red beans and rice. 'Cause you're a big leg woman with a short, short neck. Yes, promise me, darling, you never make me feel like this. Country-Musik eröffnete Framats musikalisches Fundbüro. Country-Musik soll auch das Fundbüro und die Sendung für heute schließen und beenden. Der Mundharmonika-Virtuose Buddy Green spielte 2011 Texas Girls ein. Das war's mit dem Fundbüro und mit Musik aus den letzten 100 Jahren. Ich wünsche alles Gute. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank Framat Matthias wünscht, wie schon gesagt, alles Gute.